des Menschen Sohn gehet ihm, wie es beschlossen ist. Doch wehe dem selbigen Menschen, durch welchen er verraten wird. Und sie fingen an zu fragen unter sich selbst, welcher es doch wäre,